Special Guest heute Abend, das durstige Tier. Genau, eine Improvisation auf traditionellen, rekonstruierten, historischen Instrumenten. Das sogenannte durstige Tier. Original frühes Bauhaus. Sagen, das ist natürlich der originale Einkaufswagen, den wir seit 1983 immer dabei haben. Immer wenn wir auf Tour gehen, sagt Enro, lass uns den Einkaufswagen mitnehmen. Und wir sagen mal, nee, Enro, wir brauchen den nicht. Aber er nimmt ihn immer mit und heute ist endlich der Tag gekommen, wo der Einkaufswagen überraschenderweise wieder auf die Bühne gerollt wird. Erstmal seit 20 Jahren. Da steckt noch ein originales Markstück von 1949 in dem Schlitz drin.